Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase? Es macht schon Spaß, sich darüber zu unterhalten, was man alles so bei Google mal eingegeben hat in seinem Leben, wenn man sich traut, es tatsächlich also irgendwem anzuvertrauen. Netzreporterin Martina Schulte, erinnerst du dich an eine absurde Google-Suchanfrage, die du mal gestellt hast? Da ich ja alles weiß, muss ich ja Google überhaupt nie was fragen. Absolut, ja klar. Ich lasse das jetzt mal so stehen, okay? Ich arbeite im Internet, ey, ich weiß alles. Martina Schulte ist das Internet. Der ehemalige Google-Datenwissenschaftler Seth Stevens Davidowitz, der hat sich auf jeden Fall die Suchdaten genauer angeschaut. Martinas war nicht dabei, weil sie das ja nicht macht. Er hat ein Buch drüber geschrieben, welche Fragen den durchschnittlichen Amerikaner so umtreiben. Und das Buch trägt den Titel Everybody Lies. Und dieser Titel ist schon mal ein guter Hinweis darauf, dass die Amerikaner möglicherweise ganz andere Dinge beschäftigen, als sie den Menschen von den Meinungsforschungsinstituten dann sagen. Martina, was hat Seth denn rausgefunden? Also ich habe mir mal genauer angeschaut, was er über die wichtigste Nebensache der Welt zusammengestellt hat. Und da ist es erstmal keine Überraschung, dass mehr nach Porn als nach Wetter gesucht wird. Hm. Aber nur 25% der Amerikaner und nur 8% der Frauen geben in Umfragen an, dass sie Pornos schauen. Also everybody lies, ne? Und wenn du dir anschaust, nach welchen Pornos gesucht wird, dann gibt es ein für mich völlig überraschendes Ergebnis. Und zwar, dass Pornos mit Gewalt, sagt Seth Steven Davidowitz im Atlantic, weitaus mehr von Frauen nachgefragt werden. Seth sagt, das sei eines der populärsten Pornogenres unter Frauen. Eine Suche nach Gewaltpornos sei unter Frauen rund zweimal so stark verbreitet wie unter Männern. Ach. Ja, und natürlich, sagt Seth, besteht jetzt die Gefahr, ne, dass diese Daten jetzt aus der Super-Shovi-Ecke so interpretiert werden, ne, dass irgend so eine Dumpfbacke denkt, hey, ich wusste doch immer, ne, Frauen stehen auf Vergewaltigung. Aber genau das, sagt Seth, kann man daraus halt eben nicht schließen. Es geht nur um Fantasien. Natürlich wollen die Frauen jetzt nicht im wirklichen Leben. Ne? Das ist halt ganz ähnlich wie bei Horrorfilmen. Die werden halt auch in erster Linie von Frauen geguckt. Die sind da sehr populär. Und daraus kann man ja jetzt auch nicht schließen, dass alle Ladies jetzt Bock haben, in ihrem wirklichen Leben vom Kettensägen-Mördermonster auseinandergesägt zu werden. Indeed. Was hat er denn noch rausgefunden? Er hat sich die größten sexuellen Ängste der Amis angeschaut und dabei zeigen die Daten eben laut Seth Stevens Davidowitz, dass der Mythos vom immer bereiten Mann wirklich eher ein Mythos ist. Eine sehr verbreitete Google-Anfrage, my boyfriend won't have sex with me. Ne? Sowas tippen Frauen im Vergleich etwa doppelt so häufig ein wie Männer, dass die Freundin keinen Sex mit ihnen will. Das ist ja alles total verrückt. Das sind ja alles Sachen, da hätten wir gar nicht mit gerechnet. Nee, auf jeden Fall. Wobei es natürlich hier auch sein kann, dass Frauen diese Probleme einfach häufiger Google anvertrauen. Ne? Ja gut, das stimmt. Also man könnte aber diese Daten natürlich auch wirklich jetzt so interpretieren, dass Männer, zumindest amerikanische Männer, die Deutschen natürlich nicht, Sex öfter vermeiden, als man denkt. Super interessant fand ich halt auch andere super verbreitete Sexneurosen der Amis. Willst du wissen, was natürlich will ich wissen, Sexneurosen, sage mal. Also bei Männern ist es laut Stevens Davidowitz tatsächlich, dass sie ein zu kleines Ding haben. Aber das Ausmaß dieser Angst hat ihn dann doch überrascht. Also Männer stellen mehr Fragen über ihren Penis als über jedes andere Körperteil bei Google. Die Hauptsorge des alternden Mannes ist nicht so hoher Blutdruck, ist nicht Cholesterol oder Gedächtnisschwächen, sondern dass das beste Stück schrumpft. Und Frauen fragen Google weitaus seltener nach dem Penis ihres Partners. Und wenn, dann beschweren sie sich eher, dass er zu groß ist und dass es wehtut, als dass er zu klein ist. Auch das lassen wir an dieser Stelle einfach mal kurz sacken. Alles gut, Jungs. Alles in Ordnung. Was ist die Angst der Frauen? Also Seth sagt, die Sexualangst der amerikanischen Frau, also zumindest die am häufigsten Dr. Google anvertraute, ist Vaginal Odor, also Vaginalgeruch. Das nehme einen guten Prozentsatz der Frauenanfragen ein und sei eine weit verbreitete Paranoia unter Frauen, vor allen Dingen unter jüngeren Frauen. Seth sagt, das sei ein really big issue und dank Google wisse man jetzt eben, wie weit verbreitet diese Angst unter Frauen ist. Männer suchen übrigens wieder eher seltener danach und da spiegelt sich wieder das Ergebnis der Penissuche. Ne? Weiterer Weird Fact, ne? Frauen fragen etwa 10-mal häufiger, ist mein Mann schwul, als ist mein Mann depressiv. Sie fragen auch das häufiger als, betrügt mich mein Mann? Und das scheint vor allen Dingen in den konservativen Red States wirklich eher ein Issue zu sein. Also in diesen Staaten wird zum Beispiel auch viel mehr nach Gay Porn gesucht, als in den Staaten, wo Männer offen dazu stehen können, dass sie schwul sind. Also verrückte Sachen, die er da rausgefunden hat. Und für ihn hatte übrigens die Arbeit an diesen Daten, hat das wirklich so eher den Effekt gehabt. Man könnte sagen, oh, es ist voll deprimierend, ja, oder total, so. Ja, total, absolut. Wollte aber ich auch für sagen. Ihn hatte es wirklich eher den gegenteiligen Effekt. Er fühlte sich irgendwie besser, weil er dachte so, ey, dann bin ich mit meinen Ängsten und meinen Neurosen irgendwie weniger allein. Er sagt so, hey, jeder auf Social Media haut irgendwie voll einen raus. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, selbstbewusst und glatt gebügelt. Aber dahinter Neurosen und Ängste, und zwar bei allen. Und das, meinte er, ist irgendwie wieder beruhigend. Das bringt uns alle zusammen. Wir haben diese Neurosen alle. Das ist doch schön. Wir sind alle eine Familie. Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase?